Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Wenn wir in unsere Timeline schauen bei Facebook, dann sehen wir das, was wir gepostet haben, vielleicht auch das, was unsere paar Freunde gepostet haben. Wir sehen Nachrichten, wir sehen Werbung. Das, was Facebook durchlässt, sehen wir. Wir sehen nicht den ganzen rechtsextremen Morast, explizite falsche Nachrichten, Hate Speech und auch keine Pornos. Und das ist auch gut so, wir werden sozusagen geschützt. Das passiert aber nicht automatisch, nein, da wählen Leute für uns etwas aus. Und diese Leute sitzen zum Teil auf den Philippinen. Menschen, die die Uploads aufräumen, mehrere tausend Cleaner sind das. Sie sind enormem Druck ausgesetzt, dürfen nicht über ihre Arbeit reden. Es gelten Geheimhaltungsmaßnahmen extrem. Es ist zwei deutschen Theater- und Filmregisseuren gelungen, mit diesen Leuten dort zu sprechen, die Machenschaften ans Licht zu bringen, besser gesagt in einen Film zu packen. Der Film nennt sich The Cleaners. Reden wir über die Aufräumer bei Facebook mit den Filmemachern Hans Block und Moritz Riesewiek. Wie sieht denn ein typischer Arbeitsalltag eines Content-Managers dort aus? Die Content-Moderatoren sind angestellt bei Outsourcing-Unternehmen von den großen sozialen Medien wie Facebook und anderen sozialen Medien wie YouTube, Google, Twitter. Und die arbeiten outgesourced auf den Philippinen in Manila. Tausende Leute, junge Leute, die morgens, wann immer sie Schicht haben, aufbrechen vom Rande der Stadt in Manila, sich durch einen 18-Millionen-Dschungel in Manila zum Zentrum der Stadt kämpfen. Das dauert teilweise 3-4 Stunden durch den sehr, sehr, sehr komplizierten Verkehr dort. Und dann in der sauberen Innenstadt sind und dort in ein großes Bürogebäude, meist 20, 30 Stockwerke hoch sitzen, in einem Büro mit vielen anderen Leuten, die alle so kleine Kabinen haben, sich an den Computer setzen und dann 8 bis 10 Stunden tausende Bilder, Posts und Videos von der ganzen Welt sichten. Also jetzt haben wir schon den ersten Punkt festgehalten. Die sind nicht bei Facebook direkt angestellt, sondern bei Subunternehmen. Was sind das für Leute, die da diese 8 bis 10 Stunden verbringen? Sind das hauptsächlich junge Menschen? Ja, genau. Also das sind in vielen Fällen College-Abgänger, die eben noch keinen anderen Job gemacht haben und die große Familien haben, die sie mit finanzieren wollen oder müssen. Für die ist das natürlich erstmal ein verlockendes Angebot, wenn die hören, es geht irgendwie um Tech, es geht um große Konzerne dahinter, die jeder kennt. Natürlich, die sozialen Medien haben ja auch ein Prestige und so. Und in vielen Fällen wissen die gar nicht, auf was sie sich da einlassen, wenn sie zum Training gehen. Die haben dann so ein 3- bis 5-tägiges Training, wo sie vertraut gemacht werden mit Inhalten aus der ganzen Welt. Also es war dann auch kurios, teilweise zu hören, dass sie dann wussten um Nazi-Kürzel, also dass 88 Heil Hitler bedeutet und so, weil die eben auch unsere Inhalte dort auf dem Bildschirm bekommen und dann in Windeseile qualifiziert werden durch so einen Crashkurs Nazi, so man erkennen. Und alles andere mehr. Also die sehen von übelster Pornografie, Vergewaltigung an Kindern, auch an Tieren, bis hin zu Terrorvideos, Enthauptungen, Propaganda aus aller Welt, alles Mögliche. Das heißt, die Leute sind traumatisiert. Habt ihr dieses Gefühl gehabt? Selbstverständlich, wenn man sich die grausamsten Dinge, die der Mensch hervorbringen kann, täglich 8 bis 10 Stunden ankommt, hinterlässt das Spuren bei den einzelnen Mitarbeitern. Das ist natürlich immer unterschiedlich, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Bei einigen sieht man es weniger oder es ist versteckt, weil das auch ein Teil dieser Kultur ist, was uns auch total fasziniert hat, als wir dort angekommen sind, weil es dort einen großen Katholizismus gibt, der ausgelebt wird, der auch viel strenger und radikaler ausgelebt, als wir es zum Beispiel in Deutschland tun. Mhm. 90% der Filipinos sind Katholiken. Das heißt, es ist für die auch teilweise eine religiöse Mission. Also sie bauen sich sozusagen eine Art Narrativ, eine Mission, um diese Arbeit besser zu leisten, um die Sünden der Welt von dem Internet zu befreien. Also sie nehmen das auf, es ist wie eine Aufopferung, eine Selbstaufopferung, damit die Welt nicht die Grausamkeiten sehen muss. Aber andere haben halt auch bis zu den schlimmsten vorstellbaren Folgen natürlich leiden unter diesem Job, den sie dort machen. Wie viel Geld gibt es dafür? Zwischen $1 und $3 sind das im Falle von Facebooks Outsourcing-Partner. Das variiert so ein bisschen, aber ja, viel mehr ist es nie. Und wie viel Zeit haben die für ihre Entscheidung? Wenige Sekunden. Im Falle von Bildern und im Falle von Videos sind es wenige Minuten. Dürfen Videos auch nicht vorspulen zum Beispiel oder nicht einzelne Teile des Videos überspringen, denn damit würden sie riskieren, dass sie einen Fehler begehen und sie dürfen nur wenige Fehler pro Monat überhaupt begehen, sonst wird ihnen gekündigt. Denn in den Videos könnte ja, und das macht zum Beispiel der IS sehr gerne, irgendwo noch was versteckt sein, damit das eben nicht sofort aussortiert wird, sondern dann durchgelassen wird. Und dann eben ja, die Nutzer der sozialen Medien immer noch erreicht. Und wenn sie das übersehen, ja, das wäre dann ein großes Problem für sie. Und das Gleiche ist mit dem Weiterleiten. Also es wird auch gerne gesagt, dass sie ja die Möglichkeit haben, wenn sie eben nicht Bescheid wissen über diese Inhalte, dass sie es ja dann an andere Stellen weiterleiten können. Da haben uns die Content Moderators gesagt, das können sie nicht. Wenn sie das tun würden, immer und immer wieder, und das wäre eigentlich nötig, weil sie eben ganz oft auch ja, nur mit Bauchgefühl entscheiden können, dann würden sie ja als komplett unqualifiziert erscheinen und das wird den Job riskieren. Wie schwierig war es für euch, erstmal in den Kontakt zu diesen Content-Managern zu treten? Es war sehr schwierig. Also das war eigentlich der schwierigste Prozess des Filmemachens. Die Recherche hat sehr lange gedauert. Wir haben über viele Kanäle erst aus Berlin versucht, Kontakt aufzunehmen, haben von diesen ganzen Outsourcing-Unternehmen nicht nur in Manila, aber vor allen Dingen in Manila gecheckt, wie sind eigentlich die Jobbeschreibungen, finden wir heraus, wie kann dieser Job bezeichnet werden. Dann haben wir herausgefunden, dass der Job immer anders bezeichnet wird und vor allen Dingen auch verschleiert wird. Also sowas wie Operations, Community, Assistant, Data Analyst, all solche Sachen. Und das trifft eigentlich nicht darauf zu, was sie machen, nämlich den dreckigsten Job des Internets unserer Zeit, diese Bilder auszusortieren. Und mussten dann irgendwann entscheiden, tatsächlich dorthin zu fahren nach Manila und haben uns dort ein Netzwerk von Leuten aufgebaut und über eine ganz lange Zeit Stück für Stück mit den Leuten Kontakt aufgenommen. Habt ihr denn die Leute da auch geschützt? Weil ich meine, wenn sie euch natürlich irgendwie die Auskünfte geben, kann ich mir vorstellen, wenn das durchsickert, ist es nicht so wahnsinnig rosig für sie, oder? Also das war natürlich eins der obersten Ziele von uns, dass die Protagonisten unseres Films oder auch den anderen Leuten, mit denen wir geredet haben, dass die geschützt sind, dass denen nichts passiert. Zum Glück haben einige der Protagonisten unseres Films während der Dreharbeiten oder davor schon aufgehört, in diesem Job zu arbeiten, was es für uns leichter machte, sie in dem Film vorkommen zu lassen. Einige mussten im Film anonymisiert werden, damit man sie nicht erkennt. Und es gibt auch ein Chat-Protokoll, also viele Texte werden eingetippt über ein Mail-Server, wo wir Gespräche sozusagen rekonstruieren, die wir mit Content-Moderatoren hatten, die nicht gezeigt werden dürfen oder können. Nach diesen Recherchen, die ihr jetzt da gemacht habt und nach diesem Fertigstellen des Films, welchen Blick habt ihr denn eigentlich jetzt auf die Social Medias? Also wir sagen immer, dass es keinen Sinn macht, sie aufzugeben. Also jetzt es ist, glaube ich, eine viel zu einfache Lösung zu sagen, wir canceln unseren Account, wir verlassen alle Facebook und dann wäre das Problem vergessen. Nein, Facebook ist zu einer Art digitalen Öffentlichkeit geworden, in der nicht mehr nur irgendwelche Urlaubsbilder oder süße kleine Katzenvideos gepostet werden, sondern wo politische Inhalte gepostet werden, wo das gesellschaftliche Leben ausgetragen wird und daran muss man sich gewöhnen. Man muss jetzt eher im Gegenteil einfordern, dass wir diese Welt sehr, sehr ernst nehmen, diese digitale Welt, und einfordern, dass es Institutionen wie zum Beispiel Journalismus, wie zum Beispiel Gerichte, die entscheiden über was ist gesetzesmäßig und was ist ungesetzesmäßig, das muss dort auch entschieden werden. All das gibt es noch nicht. Das ist quasi, das sind die Kinderschuhe der digitalen Welt. Und wir müssen anfangen, die ernst zu nehmen und dort eine viel größere Verantwortung auch mit einzuziehen. Und dafür plädieren wir sehr, sehr stark mit unseren Filmen. Deswegen ist der auch teilweise sehr drastisch gezeichnet. Ja, und müssen halt auch aufhören, uns selbst immer wieder als User bezeichnen zu lassen. Wir sind eben nicht nur User, die das passiv benutzen, diese sozialen Medien, sondern da das zu der digitalen Öffentlichkeit an sich immer mehr wird, müssen wir genauso aktive Teilnehmer oder vielleicht sogar noch aktivere Demokraten und Demokratinnen werden, als wir es in der analogen Welt sind. Und die Mittel sind ja da, also der Mitbestimmung, des Diskutierens. Es muss, wenn man das ernst nimmt, diesen Gedanken und das Utopische an so einem globalen Netzwerk, dann muss es auch dazu kommen, dass wir als globale Weltgemeinschaft mit unseren ganzen Unterschieden und kulturellen unterschiedlichen Hintergründen darüber ins Gespräch kommen, was wir warum, wie dort sichtbar machen wollen und was nicht. Und das kann dann immer wieder anders ausfallen, aber es muss ein Prozess in Gang kommen. Nur die Gefahr ist natürlich auch wieder bei solchen Sachen, dass man kurz mal für einen Quickie sich diese Arbeitswelt vor Augen führt. Genauso ist es ja bei der Textilbranche auch wieder. Dann gibt es 3-4 Schlagzeilen und dann hat man es wieder vergessen und kauft trotzdem seine Klamotten da oder lädt trotzdem wieder seine Inhalte genau da hoch, wo es nicht läuft. Ich glaube, dafür ist die Situation einfach zu dramatisch. Wir erleben das ja jetzt schon in Ländern wie Myanmar, dass Facebook zu dem einzigen Medium, das dort Relevanz hat, geworden ist. Und wie sich dort der Genozid nähert an den Hassposts, die dort massenweise auf Facebook geteilt werden, jeden Tag. Und wie Facebook eigentlich mithilft, diesen Genozid zu befeuern. Das ist kein Einzelbeispiel. In Kambodscha erlebt man das auch. Es gibt viele Länder, die schon eine Art Blaupause sind für das, was uns allen blühen kann, wenn immer mehr eingebettet wird dort auf Facebook und die Monopolstellung dieser wenigen sozialen Medien sich immer weiter zuspitzt. Es kann einfach viel mehr Schaden anrichten, als wir jetzt gerade vielfach so wahrhaben wollen. Das darf einfach kein Zustand sein, bei dem wir wegsehen oder hoffen, dass sich das von selbst erledigt. Da müssen wir einschreiten, da müssen wir aktiv werden und ja, unsere Demokratien bewahren. The Cleaners ist eine Doku in Spielfilmlänge über die Menschen auf den Philippinen, die unsere Timeline und die von Millionen anderen Facebook-Nutzern aufräumen. Dieser Film The Cleaners, er hatte Premiere beim Sundance Festival in den Staaten, also diesem berühmt-berüchtigten Doku-Festival. Und hinter dem Film stecken die zwei deutschen Theater- und Filmregisseure Hans Block und Moritz Riesewiek. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.